Eine baskische Kleinstadt in der Nähe von Bilbao. Es ist mild, von der Biskaya streicht Seeluft herein. An den Berghängen hinter der Stadt verfängt sich der Dunst. Eine Gruppe von Frauen und Männern läuft in Schafsfellen und mit großen Kuhglocken auf dem Rücken durch die Straßen. Dahinter folgen einige hundert Personen. Was wie ein Folkloreumzug aussieht, ist in Wirklichkeit eine politische Demonstration. Proteste gehören zum baskischen Alltag. Kaum eine andere Region Europas ist so politisiert. Und seit die ETA ihren blutigen Kampf gegen den spanischen Zentralstaat beendet hat, nehmen die Demonstrationen auch wieder an Größe und Häufigkeit zu. Anfang des Jahres kamen in Bilbao 130.000 Menschen zur größten Kundgebung seit 3 Jahrzehnten zusammen. Die Forderungen: ein Ende von Ausnahmejustiz, Parteiverboten und politischen Prozessen. Parteiverbote, politische Prozesse in der Europäischen Union? Ausnahmezustand. Das spanische Baskenland nach dem Ende der ETA. Ein Feature von Raul Zelig. Sie sind dieser Tage wegen eines Tortenwurfs auf die Ministerpräsidentin von Navarra verurteilt worden. Was war das für ein Fall? Die Aktion selbst fand vor 2 Jahren im französischen Toulouse statt. Dort trafen sich einige Regionalregierungen, um unter anderem über den Bau spanisch-französischer Hochgeschwindigkeitstrassen zu reden. Die Ministerpräsidentin von Navarra, Yolanda Barcina, war dabei. Und so haben wir beschlossen, eine Torte auf sie zu werfen. In diesem Verfahren sind wir jetzt zu 2 Jahren Haft und 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. In der Berichterstattung der Medien und auch im Urteil selbst war von einem Attentat die Rede. Ja, der spanische Staat ist vielleicht das einzige Land der Welt, wo ein Tortenwurf als Anschlag betrachtet wird. Und was noch absurder ist, die Aktion fand überhaupt nicht in Spanien statt. Die französische Justiz hat das Verfahren sofort eingestellt. Aber daraufhin haben Madrider Behörden den Fall an sich gezogen. Wir haben es in unserem Land mit Polizei- und Justizorganen zu tun, die noch aus der Zeit der Franco-Diktatur stammen. Und so kommt es, dass eine Aktion, die anderswo als humoristisch betrachtet und mit einer Geldstrafe geahndet wird, hier als Angriff auf die staatliche Autorität gilt. Julio Villanueva ist ein Veteran der Umweltbewegung in Navarra. Mit dem Klischee des gewaltbereiten Staatsfeinds hat er nichts gemein. Der freundliche 55-Jährige kämpft seit vielen Jahren mit Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen den Bau von Staudämmen und Hochgeschwindigkeitstrassen. Dass die spanische Justiz so hart gegen ihn vorgeht, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Villanueva aus Navarra stammt. Die Region gehört offiziell zwar nicht zum Baskenland, steht aber im Mittelpunkt des baskischen Konflikts. Der Zentralstaat fürchtet den Anschluss Navarras an das Baskenland und beobachtet die sozialen Bewegungen in der Region mit besonderem Argwohn. Wo waren Sie angeklagt? In Madrid? El juicio se celebró en la Audiencia Nacional. Ja, in der Audiencia Nacional. Das ist, so würden wir das ausdrücken, ein Gerichtshof der politischen Ausnahmejustiz, der seine Wurzeln ebenfalls in der Diktatur hat. Da wird nicht Recht gesprochen, sondern da werden die Urteile je nach politischem Interesse gefällt. Hat sich die Situation für politische Proteste nach dem Ende der ETA nicht verbessert? Der spanische Staat schafft sich gerade eher noch mehr Gesetze, um gewaltfreie, direkte Aktionen zu bekämpfen. Es ist zum Beispiel ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet worden, um zivilen Ungehorsam mit hohen Geldstrafen zu kriminalisieren. Der Aufruf, das Parlament in Madrid mit einer Menschenkette zu umzingeln, soll mit Geldstrafen von bis zu 600.000 Euro geahndet werden. Und es sind auch Strafen dafür vorgesehen, wenn man prügelnde Polizisten fotografiert. An Wochenenden trifft man auf spanischen Autobahnraststätten immer wieder auf baskische Familien, die für einen einzigen Tag 1.000 oder 2.000 Kilometer zurücklegen. Ihre Fahrten führen sie allerdings nicht an die Strände des Mittelmeers. Die Familien besuchen ihre Angehörigen im Gefängnis. 530 Männer und Frauen aus den baskischen Provinzen sind nach wie vor wegen politisch motivierter Straftaten in Haft. So viele wie am Ende der Diktatur Mitte der 1970er Jahre. Und eine wachsende Zahl von ihnen sitzt nicht wegen Gewaltverbrechen, sondern wegen politischer Aktivitäten. Ende der 1990er Jahre etablierte der Ermittlungsrichter Baltasar Garzón eine Rechtsauslegung, mit der die gesamte baskische Unabhängigkeitsbewegung der ETA zugeordnet werden kann. Als Folge dieser Doktrin »Todo es ETA«, alles ist ETA, wurden hunderte Basken wegen der Mitarbeit in Zeitungen oder politischen Organisationen angeklagt. Unter ihnen auch Arnaldo Ortegi, der Vorsitzende der zweitgrößten baskischen Partei, SORTU, die sich selbst als sozialistisch-feministische Unabhängigkeitspartei versteht. Ich fahre einmal im Monat zu meinem Vater. Manchmal kriegen die Gefangenen, man könnte sagen, als Belohnung für ihre Teilnahme an Ausbildungsprogrammen, noch einen weiteren Besuchstermin. Dann fahre ich zweimal. Als Angehörige dürfen wir Besuche ohne Trennscheibe machen. Die dauern dann eine Stunde, 40 Minuten. Früher konnten wir was zu essen und zu trinken mit reinnehmen, aber das ist jetzt verboten. Ich begleite die Familie Ortegi beim Besuch des Vaters und Ehemanns im Gefängnis von Logroño. Im Auto sitzen der 31-jährige Sohn Odey und Ortegis Ehefrau Julia Arregui. Das feuchtgrüne Baskenland liegt hinter uns. Südlich der Sierra de Cantabria, eines Gebirgszugs, der die trockene Hochebene Kastiliens von den grünen Küsten der Biscaya trennt, erstreckt sich das dünn besiedelte, rotstichige Weinland der Rioja. Wie so oft hat sich auch an diesem Tag das Wetter am Pass schlagartig gewandelt. Der baskische Nieselregen hat sich verflüchtigt, über der Hochebene strahlt die Sonne. Gut, wir sind Privilegierte. Das Gefängnis ist nur 1,5 Stunden von zu Hause entfernt. Früher, als wir nach Almería oder Huelva gefahren sind, waren wir ein ganzes Wochenende unterwegs. Nach Ciudad Real, nach Madrid. Als mein Mann in der Extremadura im Gefängnis saß, da ging es ihm wirklich schlecht. 23 Stunden in der Zelle, 1 Stunde im Hof. Die ganze Zeit allein. Er war angeschlagen, als er dort rauskam. Die Ortegis unterhalten sich über die Haftbedingungen. Private Briefe würden vom Geheimdienst abgefangen und schon mal zur Veröffentlichung an Zeitungen weitergegeben. Interviews hingegen seien untersagt. Den Gefangenen sind politische Stellungnahmen zwar nicht ausdrücklich verboten, aber Texte werden nicht durchgelassen und Besuche von Journalisten ganz einfach nicht genehmigt. Auch der Alltag sei für die Gefangenen alles andere als einfach. Im Winter, so erzählt der Sohn Odey, werde es in den Zellen so feucht und kalt, dass sich die Häftlinge auch tagsüber in Decken einwickelten. Ratten und Ungeziefer gehörten zum Alltag. Die Gesundheitsversorgung sei miserabel. Ihr Mann war schon vorher einige Jahre im Gefängnis. Also das war so oft. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Insgesamt 11 Jahre. Bald 12. Wenn man es zusammenzählt, 4 oder 5 Mal. Arnaldo sagt manchmal im Spaß, dass er, wenn er nicht im Gefängnis saß, auf dem Weg war ins Gefängnis. Das erste Mal war 1979. Seitdem ging es die ganze Zeit so. Baina askotan konturatu behar gara alik eta uste horreala dola sartula. Für die spanische Justiz ist der Fall Otegi klar. Als Sprecher der Unabhängigkeitspartei Batasuna habe der Politiker Otegi für Positionen der ETA geworben und wurde dementsprechend als Terrorunterstützer verurteilt. Doch die Geschichte kann auch ganz anders erzählt werden. Ende der 1970er Jahre, die Spuren der frankistischen Diktatur waren noch allgegenwärtig, schloss sich Otegi als 20-Jähriger der ETA an und floh nach Frankreich. 1987 wurde er ausgeliefert und in Spanien zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt, die er bis auf den letzten Tag absaß. Nach seiner Entlassung stieg er zum Sprecher der Unabhängigkeitspartei Batasuna auf. Es folgten Verurteilungen wegen Meinungsdelikten. 2006 saß Otegi wegen Majestätsbeleidigung 1 Jahr in Haft. Er hatte den spanischen König Juan Carlos nach der Misshandlung eines baskischen Journalisten durch die Guardia Civil als Chef der Folterer bezeichnet. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gab Otegi gleich doppelt Recht. Die Foltervorwürfe seien nicht untersucht worden. Otegis Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen. 2009 wurde Otegi mit anderen baskischen Politikern erneut verhaftet, darunter auch der langjährige Vorsitzende des Gewerkschaftsverbandes LAB, Rafa Díez. Otegi und seine Mitstreiter hatten versucht, eine neue Linkspartei zu gründen, die sich von der Gewalt der ETA erstmals unmissverständlich distanzierte. Paradoxerweise ist diese Partei, nämlich SORTU, heute legal. Otegi und andere Parteigründer jedoch wurden zu 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Und unterschlagen wird in der spanischen Öffentlichkeit auch, dass nicht nur die ETA zum Terror griff. In den 1980er Jahren baute die Regierung in Madrid eine von Söldnern gebildete Todesschwadron namens GAL auf, die im Auftrag des Innenministeriums 30 mutmaßliche ETA-Anhänger im französischen Baskenland ermordete. Wir haben den schmutzigen Krieg miterlebt, die Anschläge der GAL. Unser Sohn Odei war damals ungefähr 3 Jahre alt. Wenn ich ihn in die Schule gefahren habe, ich hatte so ein uraltes Auto, dann habe ich ihn in der Nähe erstmal auf eine Bank gesetzt. Ich habe unter das Auto geschaut. Ich wusste ja gar nicht genau, wie ein Sprengsatz aussieht. Also habe ich den Motor gestartet, bin ein paar Mal vor- und zurückgerollt und dann erst habe ich den Jungen ins Auto gesetzt. Neben unserem Haus sind ein paar Freunde von uns umgebracht worden. Galdeano, der Journalist war und mit uns in Saint-Jean-de-Luz gewohnt hat. Chapella haben sie vor seiner Tochter ermordet. Sie ist ungefähr so alt wie Odei. Das war eine schlimme Zeit. Deswegen verstehen wir sehr gut, wie die Opfer der ETA sich fühlen, weil wir das Gleiche erlebt haben. Und deshalb wollen wir auch, dass der politische Konflikt im Baskenland gelöst wird, auf eine gerechte Art und Weise, die für alle akzeptabel ist. Was waren denn die GAL? Eine Art Todesschwadron. Die PSOE hat die Gruppe aufgebaut, die spanischen Sozialisten, als Felipe González Regierungschef war. Antiterroristische Befreiungsgruppen. Der Polizist José Amedo, der wegen den GAL verurteilt wurde, hat später erklärt, das wäre eine Staatsangelegenheit gewesen. Die konservative Opposition, der König Juan Carlos, alle seien eingeweiht gewesen. Es war ein schmutziger Krieg gegen die Basken. Ein paar Mal mussten wir rennen. Einmal waren wir in einem Carrefour-Supermarkt mit meinen Eltern, den Schwiegereltern, unserem Sohn und Arnaldo. Jemand gab uns Bescheid, dass wir verfolgt würden. Auf allen Vieren sind wir raus aus dem Supermarkt. Glücklicherweise haben die Gall das Geld, das die Regierung ihnen gezahlt hat, bald verprasst. Am Anfang waren sie ziemlich effizient, aber in einer zweiten Phase haben sie die Mittel veruntreut. Vitoria, oder Gasteiz, wie es auf Baskisch heißt. Die Stadt ist Sitz der baskischen Autonomieregierung. Ein kühler, aber sonniger Feiertag. Auf den Straßen flanieren die Menschen. Der Sitz der Partei Eusko Alkartasuna befindet sich am Rand der Fußgängerzone. Die Büros erreicht man über ein großes, modernes Restaurant. Essen und Trinken spielen eine zentrale Rolle in der baskischen Alltagskultur. Der spanische Staat ist sehr nervös, seit die ETA die Waffen niedergelegt hat. Man hat den Eindruck, er schlägt wild um sich und denkt eher an Rache als an Recht und Gesetz. Mittlerweile geht die Polizei sogar gegen durch und durch demokratische Parteien wie Eusko Alkartasuna vor. Der 58-jährige Ökonom Rafael Larena ist Abgeordneter in Madrid. Seine Partei, die sozialdemokratische baskische Solidarität, Eusko Alkartasuna, hat die Aktionen der ETA immer scharf verurteilt und gehörte in den vergangenen Jahrzehnten verschiedenen Regierungen der baskischen Autonomieregion und Navarras an. Seit die ETA den bewaffneten Kampf beendet hat, sind sich Larenas baskische Solidarität und die Linkspartei Sortu von Arnaldo Ortegi näher gekommen. Mit zwei kleineren Parteien hat man ein linkes Bündnis geschlossen, das bei den Regionalwahlen 2012 aus dem Stand auf 25% kam und heute die zweitstärkste Fraktion im Autonomieparlament stellt. Seitdem befindet sich auch Larenas Partei zunehmend im Fadenkreuz der spanischen Justiz. Vor einigen Wochen ist die Guardia Civil ohne richterlichen Beschluss in unser Parteibüro in Bilbao eingebrochen und hat die Büros durchsucht. Sie hat danach behauptet, man habe das Büro verwechselt. Aber an dem Lokal sind große Plakate befestigt, draußen zur Straße hin, im Aufzug und dann nochmal an der Eingangstür. Etwas Ähnliches ist auch dem Bürgermeister von Guernica passiert. José María Goronio ist Mitglied unserer Partei und hat sich immer für Frieden und Menschenrechte eingesetzt. Die spanische Justiz hat jetzt ein Verfahren gegen ihn eingeleitet, weil er den Politikern Jesús Eguiguren von der Sozialistischen Partei Spaniens und Arnaldo Otegi den Friedenspreis von Guernica verliehen hat. Eguiguren und Otegi haben den Preis erhalten, weil sie sich für eine friedliche Lösung im Baskenland eingesetzt haben. Und wegen dieses Friedenspreises wird jetzt gegen Bürgermeister Goronio ermittelt. Ich habe gelesen, die spanischen Behörden hätten den Bürgermeister daran gehindert, das Land zu verlassen. Ja, Goronio sollte in Argentinien als Zeuge aussagen. Die argentinische Justiz hat ein Verfahren wegen der während der Franco-Diktatur in Spanien verübten Verbrechen eröffnet. Aber die Audiencia Nacional hat ihm untersagt, Spanien zu verlassen, weil er Otegi für seine Bemühungen um den Frieden gewürdigt hat. Warum wird in Argentinien über Menschenrechtsverletzungen verhandelt, die in Spanien begangen wurden? In Argentinien leben viele Verfolgte des Frankismus, auch Folteropfer. Deswegen hat die dortige Justiz die Auslieferung von zwei spanischen Polizisten beantragt, die hier unbehelligt leben. Es ist natürlich kurios, dass der Prozess nicht hier geführt wird und das, obwohl sich Spanien als Rechtsstaat begreift und vom Frankismus losgesagt hat. Es ist in Spanien bis heute kein Verfahren gegen die Täter des Frankismus eröffnet worden. Das verstehe ich nicht. Der spanische Ermittlungsrichter Baltasar Garzón ist doch weltweit dafür berühmt geworden, dass er südamerikanische Militärs wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht gestellt hat. Und auch im Fall der Gall hat er zumindest einige der Verantwortlichen angeklagt. Sí, pero Baltasar Garzón también es fruto de esa contradicción que se vive en España, ¿no? Richter Garzón hat eine widersprüchliche Haltung. Er ist verantwortlich für die Inhaftierung von Arnaldo Otegi und misst mit zweierlei Maß. Eines für die lateinamerikanischen Militärdiktaturen. Da profiliert sich Garzón als Verteidiger der Menschenrechte. Aber wenn es um den baskischen Konflikt geht, unterwirft er sich der Staatsräson und schreckt auch vor Unrecht nicht zurück. Er ist mitverantwortlich für die Theorie Alles ist ETA, mit der die Unabhängigkeitsbewegung mit der ETA gleichgesetzt wurde. Alles, was den spanischen Staatsinteressen widerspricht, ist ETA. Garzón hat die ersten Parteiverbote durchgesetzt und ist für die Schließung der Tageszeitungen Egin und Egunkaria mitverantwortlich. Dabei hat sogar das Verfassungsgericht festgestellt, dass die Schließung von Egunkaria illegal war. Auf dem internationalen Parkett mag Richter Garzón ein Verteidiger der Menschenrechte sein. Aber im Baskenland hat er anders agiert. Hier hat er Grundrechte wie die Organisations- und Meinungsfreiheit außer Kraft gesetzt. Weil Sie Arnaldo Otegi erwähnt haben, wie würden Sie seine Rolle beschreiben? Er hat die Anschläge der ETA ja über Jahrzehnte verteidigt oder zumindest nicht verurteilt. Desde Escuadra Altasuna llevamos 18 años trabajando muy de cerca con personas como Arnaldo Otegi precisamente para convencerles, ¿no? Unsere Partei EUSCO Alcartasuna spricht seit 18 Jahren regelmäßig mit Leuten wie Arnaldo Otegi, um die von ihm repräsentierte Linke davon zu überzeugen, dass Gewalt in einer Demokratie keinen Sinn hat. Meiner Ansicht nach teilte Otegi diese Überzeugung schon seit vielen Jahren. Yo creo que esa es la gran injusticia que decía antes, ¿no? Er hat auf einen Politikwechsel hingearbeitet und das ist die große Ungerechtigkeit an dem Fall. In fast allen Parteien, auch in den pro-spanischen, gibt es Personen, die früher einmal in der ETA waren und dann einen wichtigen Beitrag zur Demokratie geleistet haben. In der PSOE, auch bei den Konservativen, überall. Arnaldo Otegi hat viel für die demokratischen Freiheiten geleistet. Gemeinsam mit vielen anderen, auch mit uns, hat er dafür gesorgt, dass die ETA ihren Kampf eingestellt hat und dass wir im Baskenland jetzt über Befriedung, Versöhnung, Normalisierung sprechen können. Una sociedad más cohesionada, más unida, pues que, bueno, que resuelva sus conflictos como se resuelven en democracia, ¿no? Buchmesse in Durango, 30 Kilometer östlich von Bilbao. Es herrscht Volksfeststimmung. Die Messe ist eine Publikumsveranstaltung. Der baskische Buchmarkt ist so klein, dass die Verlage ohne Direktverkauf nicht überleben könnten. So kommen in den Messehallen jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen zusammen, um Bücher und Platten zu kaufen, gut zu essen und zu feiern und ihren Protest kundzutun. An diesem Tag trägt ein Drittel der Besucher orangefarbene T-Shirts und Karnevalsmasken. Was hat es damit auf sich? Vierzig Personen stehen zurzeit wegen der Mitgliedschaft in einer Jugendorganisation in Madrid vor Gericht. Vier von uns haben sich entschieden, nicht zum Prozess zu erscheinen. Sie haben erklärt, dass sie frei im Baskenland leben wollen. Das heißt, sie verstecken sich seit dem Prozessbeginn im Oktober vor der Polizei, versuchen aber gleichzeitig weiter ein öffentliches Leben zu führen. Sie haben an Demonstrationen und Stadtfesten teilgenommen, waren auf Bürgerversammlungen in ihrem Viertel. Die vier wollen auch bei der Buchmesse dabei sein und deswegen haben wir alle Besucher aufgerufen, sich gleich anzuziehen, mit orangefarbenen T-Shirts und Karnevalsmasken, damit die vier nicht erkannt werden. Wir wollen zeigen, dass wir zusammengehören. Sie sind wir und wir sind sie. Und wir möchten erreichen, dass der zivile Ungehorsam zu einer kollektiven Praxis wird, damit die Prozesse gegen Jugendorganisationen bald der Vergangenheit angehören. Seit dem Ende der ETA-Gewalt wird ziviler Ungehorsam als Aktionsform der Unabhängigkeitsbewegung immer wichtiger. Tausende haben sich in den vergangenen Jahren an sogenannten Menschenmauern beteiligt und haben auf diese Weise versucht, die Verhaftungen von politischen Aktivisten friedlich zu behindern. Ausgangspunkt der Bewegung war die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen die französische Baskin Aurore Martin im Jahr 2011. Als die Unabhängigkeitspartei Batasuna 2002 in Spanien verboten wurde, blieb sie im französischen Nordbaskenland legal. Die Madrider Justiz erwirkte daraufhin 2011 einen Euro-Haftbefehl gegen Martin. Doch viele Freunde und Nachbarn solidarisierten sich mit der französisch-baskischen Politikerin. Ein Versuch der Gendarmerie, Martin in Bayonne zu verhaften, musste abgebrochen werden, weil zu viele Passanten zusammenströmten, um die Politikerin zu schützen. Unserer Ansicht nach setzt der spanische Staat weiter auf Rezepte der Vergangenheit. Wir wollen diese Zeiten überwinden und wir glauben, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, dass das ganze Volk oder zumindest eine Mehrheit der Bevölkerung zivilen Ungehorsam gegen die spanischen Gesetze praktiziert. Unsere Hoffnung ist, dass sich diese Praxis auf alle Bereiche ausweitet, auf Institutionen, den Alltag, die Kultur. Wenn das weiter wächst, dann wird der spanische Staat das irgendwann nicht mehr unterdrücken können. Am Nachmittag desselben Tages kommen mehrere tausend Menschen auf den Straßen Durangos zu einem Flashmob zusammen, der die Situation der baskischen Gefangenen zum Thema macht. Das Feuerwerk symbolisiert den Festcharakter des Protests. Auch dieser Flashmob könnte jederzeit von der Polizei aufgelöst werden. Die spanische Justiz hat Ende 2013 die Organisation ERIRA verboten, die sich für die Rechte baskischer Gefangener einsetzt. Auch diese Gruppe gehöre zur ETA, so der Ermittlungsrichter. Der Flashmob wiederum ist von ERIRA organisiert. Sind im Umkehrschluss alle diese Menschen Terrorunterstützer? Der spanische Staat hat sich in eine Sackgasse manövriert. Mit den Partei- und Zeitungsverboten ist der Kampf gegen die ETA zu einem Kampf gegen die baskische Gesellschaft geworden. Zwar hat der überwiegende Teil der Bevölkerung die Gewalt der ETA immer abgelehnt, doch für die Ziele der ETA haben viele Basken durchaus Sympathien. Den Bruch mit dem Franco-Faschismus, eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Sozial- und Wirtschaftspolitik und nicht zuletzt das Recht auf Selbstbestimmung. Die baskische Bevölkerung will über das Verhältnis zu Spanien selbst entscheiden können. Sie wünscht sich ein demokratisches Referendum, wie es zum Beispiel im September dieses Jahres in Schottland geplant ist oder 2006 in Montenegro umgesetzt wurde. Doch die spanischen Parteien, die regierenden Konservativen, ebenso wie die sozialdemokratische PSOE, haben ein solches Plebiszit unter Strafe gestellt. Los golpes que me estaban propinando todo el primer día, que me daban en la parte de atrás de la cabeza. Die Schläge, die sie mir auf den Hinterkopf gaben, haben mein Gesicht stark anschwellen lassen. Außerdem habe ich einmal, als die Polizisten mir eine Plastiktüte über den Kopf zogen, so starke Atemnot bekommen, dass ich aufgesprungen bin. Dabei ist auch ein Beamter gestürzt. Das hat sie wütend gemacht, sodass sie mich noch stärker geschlagen haben, stärker als sie eigentlich vorhatten. Die ganze Folter war ansonsten darauf angelegt, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Mikel Soto ist Verleger und lebt in Pamplona, der Hauptstadt Navarras. 2002 wurde er bei einem Gefängnisbesuch verhaftet und mehrere Tage im Hauptquartier der Guardia Civil in Madrid verhört. In dieser Zeit unterschrieb er ein Geständnis, in dem er behauptete, für die ETA einen Lokalpolitiker erschossen zu haben. Doch in diesem Fall schenkte das Gericht dem schriftlichen Geständnis keinen Glauben. Soto wurde vom Mordvorwurf freigesprochen. Um den Skandal wegen der durch Folter erzwungenen Aussagen nicht weiter anzufachen, verurteilte ihn das Gericht schließlich wegen eines anderen Deliktes. Er sei zwar kein ETA-Mitglied gewesen, aber habe beabsichtigt, eines zu werden. Cuando a uno le ponen la bolsa, termina forcejeando mucho, no es algo que sea estático, es un requiere cierta violencia, con lo cual. Wenn sie einem die Plastiktüte überziehen, bleibt man nicht einfach still sitzen. Es ist eine gewisse Gewalt dafür nötig. Ich konnte nicht sehen, was es für Tüten waren, aber wenn es einfache Mülltüten waren, haben sie in einer Sitzung sicher mehrere verbraucht. Sie müssen über den ganzen Kopf reichen. De un lado del otro necesitas que realmente cubra toda la cabeza y teniendo en cuenta que yo no he probado me torturan de una manera, pero ocurren muchos tipos de tortura y que yo no los conozco todos. Ich kenne natürlich nicht alle Arten von Folter, aber am schrecklichsten fand ich die Bolsa, die Plastiktüte. Zu einem anderen Gefangenen hat ein Polizist einmal gesagt, mit der Tüte habe ich dieselbe Person dreimal umgebracht. Ich finde, das beschreibt es sehr gut. Das Gefühl des Erstickens ist grauenhaft. Du glaubst wirklich, du stirbst. Wahrscheinlich ist man physisch noch weit vom Tod entfernt, aber du hast den Eindruck, dass dich deine Sinne verlassen. Das macht furchtbare Angst. Pero como estás a punto de desmayarte, realmente sientes que la cabeza y los sentidos se te van y es muy angustioso. A eso me refiero con que es una división especial, es gente que es muy profesional, o sea, es. Sie gehen dabei sehr professionell vor. Sie stoppen die Zeit, prüfen deinen Puls, haben Erfahrung, wer in welcher physischen Verfassung wie viel erträgt. Und wenn sie nicht wollen, dass du ohnmächtig wirst, dann wirst du auch nicht ohnmächtig. Ich habe einmal das Bewusstsein verloren, aber ich glaube nicht, dass das ihre Absicht war. Es ist eine Art makabres Spiel. Sie versuchen, bis an die Grenze zu gehen, weil es umso effizienter ist, je näher sie an diese Grenze kommen, je mehr du leidest, je größer die Angst ist. Aber klar, wenn man mit der Grenze spielt, geht man manchmal über sie hinaus. Erinnern Sie sich, wie oft man Ihnen die Plastiktüte übergezogen hat? Muchas, no lo sé. Muchas. Muchas. Muchas veces. Recuerdo alguna vez que he leído en algún testimonio de torturas me pusieron. Ich habe im Bericht eines Gefolterten einmal gelesen, man habe ihm 7 oder 8 Mal die Plastiktüte übergezogen. Bei mir waren es Dutzende Male. Mehr als 30 Mal bestimmt. Die Foltervorwürfe gehören zu den strittigsten Aspekten des baskischen Konflikts. Die Stiftung Euskal Memoria spricht von 10.000 Folterfällen seit 1960. Ein Drittel davon seit Einführung der Demokratie 1978. Die spanische Regierung weist diese Berichte zurück. Die ETA-Mitglieder seien angewiesen, sich als Folteropfer auszugeben. Doch im Fall Miquel Sotos stellte das spanische Verfassungsgericht 2008 immerhin fest, dass den Hinweisen auf eine Misshandlung nicht ausreichend nachgegangen worden sei. Das zuständige Gericht wurde angewiesen, den Fall neu aufzurollen. Doch seitdem sind weitere 6 Jahre verstrichen, ohne dass etwas geschehen wäre. ¿Por qué no hay ninguna fuga de información ahí? O sea, en ese sistema, porque por todos los testimonios parece que era un sistema, que era una práctica sistemática. So wie Sie das schildern, scheinen eine ganze Menge Personen von den Misshandlungen zu wissen. Nicht nur die verhörenden Polizisten, sondern auch Gerichtsmediziner, Pflichtanwälte und so weiter. Wenn das so ist, warum lässt sich das dann nicht nachweisen? Yo creo que una de las cosas que más trascendencia ha tenido ha sido el traslado de las torturas de Euskal Herria o del País Vasco a Madrid. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist die Verlegung der Verhöre nach Madrid. Früher, in den 80er und am Anfang der 90er Jahre, wurde dort gefoltert, wo die Verdächtigen verhaftet wurden, in den Polizeikasernen im Baskenland. Und hier gab es Gerichtsmediziner und Richter, die nicht alles mitgemacht haben. Dann hat eine Anzeige auch einmal zu einer Anklage vor Gericht geführt. Entonces trasladaron las torturas a Madrid. Ahora, aunque se produzca una detención, da igual que se produzca en Pamplona, en Arrasate, en Bilbao, donde sea, lo primero que se hace es se traslada a Madrid y tortura siempre esa misma. Me imagino que será esa misma unidad. Aber jetzt werden Verhaftete sofort nach Madrid verlegt. Und ich denke, dass es immer dieselbe Einheit ist, die dort verhört. Das ist einfacher zu kontrollieren. Ich habe auch den Eindruck, dass die Einheit, die das macht, sehr geschult ist. Ich vermute, sie werden intensiv betreut und reden über das, was sie tun, um überzeugt zu bleiben von dem, was sie tun. Sie glauben, der Gesellschaft einen wichtigen Dienst zu leisten. Es ist alles einfacher, wenn es zentralisiert ist. Está todo más controlado si es centralizado. San Sebastián, oder wie es auf Baskisch heißt, Donosti. Wer an der Strandpromenade der Küstenstadt flaniert, kann sich kaum vorstellen, dass in den angrenzenden Kleinstädten und Dörfern 50 Jahre lang ein blutiger Konflikt gewütet hat. Nirgends hatte die ETA so starke Unterstützung wie im Hinterland von San Sebastián. Nirgends wurden so viele Polizisten, Politiker und Industrielle von ihr getötet wie hier. Der Ombudsmann des baskischen Parlaments, Iñigo Lamarca, unterhält sein Büro unweit der Strandpromenade. Seine Aufgabe besteht darin, über die Einhaltung von Bürger- und Menschenrechten in der Region zu wachen. No hay dudas de que ha habido violaciones, asesinatos, atentados por parte ETA. Die Menschenrechtsverletzungen der ETA liegen auf der Hand. Die Organisation hat mehr als 700 Menschen umgebracht. Umstritten ist hingegen, was es an staatlichen Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Ist in Spanien gefoltert worden? Sí ha existido la tortura en el País Vasco. Bueno, nadie puede dudar que la tortura ha existido. Dass die Folter existiert, kann niemand in Frage stellen, denn es gibt Verurteilungen. Wir reden in diesem Sinne von einer juristischen Wahrheit. Umstritten ist hingegen das Ausmaß der Misshandlungen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Spanien in den letzten Jahren einige Male verurteilt, weil die Justiz möglichen Folterungen nicht ausreichend nachgegangen ist. Der bekannteste Fall ist der von Marcelo Otamendi, dem Chefredakteur der Tageszeitung Egunkaria. Por tanto, tenemos dos verdades judiciales. Una de ellas que acredita que ha habido tortura. Wir haben also zumindest zwei juristische Wahrheiten. Es hat Folterungen gegeben und die Justiz ist entsprechenden Hinweisen in vielen Fällen nicht ausreichend nachgegangen. Außerdem kann man festhalten, dass es hunderte von Anzeigen gab, die mit einer Einstellung der Verfahren oder mit Freisprüchen für die Beschuldigten endeten. Han concluido en su procedimiento judicial en una sentencia absolutoria. Haciendo referencia al caso de Marcelo Otamendi. Was ist dem Zeitungsredakteur Otamendi passiert, den Sie gerade erwähnt haben? Describir un poco qué pasó ahí. Bueno, este caso tuvo dos vertientes. Una de ellas es que se cerró este periódico. Der Fall hat zwei Aspekte. Zunächst mal muss man festhalten, dass die Zeitung Egunkaria 2002 nicht aufgrund eines Gerichtsurteils, sondern mit einem ermittlungsrichterlichen Beschluss geschlossen wurde. Das erschien uns völlig unangemessen, weil die Meinungs- und Pressefreiheit in jeder Demokratie besonderen Schutz genießen sollte. Marcelo Otamendi, der Chefredakteur der Egunkaria, hat über die Polizeiverhöre ausgesagt, er sei sexuell gedemütigt worden. Dazu muss man wissen, dass Otamendi homosexuell ist und dies auch öffentlich bekannt ist. Seinen Aussagen zufolge zwangen ihn die Beamten, sich nackt auszuziehen und auf allen Vieren hinzuknien. Dann haben sie ihn beschimpft und damit gedroht, ihn mit einem Knüppel zu vergewaltigen. Wenn es zu derartigen Fällen kommt, warum wird das nicht viel stärker skandalisiert? Bueno, en primer lugar ocurre que la opinión pública juega un papel fundamental. Die öffentliche Meinung spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Die spanischen und auch die baskischen Medien waren durch die Morde der ETA sehr sensibilisiert. Wir dürfen nicht vergessen, wie grausam und brutal die Aktionen der ETA waren. Tausende wurden bei Anschlägen verletzt. Viele tausend Menschen mussten von Leibwächtern geschützt werden, weil sie bestimmten Parteien angehörten, Richter oder Polizisten waren. Es gab sogar Morddrohungen gegen Intellektuelle und Journalisten. Y frente a ello, el Estado habilita una serie de medidas, la lucha antiterrorista. Vor diesem Hintergrund hat der Staat seine Antiterrorgesetzgebung erlassen. Die Medien standen möglichen Exzessen unkritisch gegenüber, weil für sie die Effizienz der Antiterrormaßnahmen wichtiger war. Contra el terrorismo de ETA, que también hay que decirlo, ha sido absolutamente vil, bárbaro y cruel. Solange es die ETA gab, schien Spaniens Problem klar definiert. Die Demokratie musste verteidigt werden. Doch inzwischen stellt sich die Frage, ob die Demokratie nicht vielleicht auch ein Problem mit dem eigenen Staat hat. Das autoritäre Vermächtnis des Frankismus liegt wie ein Schatten über den Institutionen des Zentralstaats, und die Parteien in Madrid scheinen nicht gewillt, daran etwas zu ändern. Otro tema muy controvertido es la existencia o no de presos políticos. Umstritten ist auch die Gefangenenfrage. Gibt es im Baskenland politische Gefangene im engeren Sinne? Also Personen, die allein wegen politischer Arbeit verurteilt wurden? Hay presos en ese momento que están solamente por actividad política. En España se consolidó por parte de los tribunales, sobre todo de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. In der Rechtsprechung der spanischen Gerichte, vor allem der Audiencia Nacional, hat sich vor einigen Jahren eine Doktrin durchgesetzt, die von Experten als alles ist ETA bezeichnet wird. Es gibt im Baskenland eine Vielzahl von Organisationen, die für die Unabhängigkeit eintreten und die Aktionen der ETA in der Vergangenheit nicht verurteilt haben. Die bekannteste unter ihnen war die Partei Batasuna. Die Doktrin Alles ist ETA geht nun davon aus, dass all diese Organisationen mit der ETA kollaborieren. Man nimmt an, dass es kontinuierliche Absprachen zwischen den Führern dieser Organisationen und der ETA gab. Diese Doktrin hat zum Verbot von Batasuna und zur Verurteilung von Politikern wie Arnaldo Otegi geführt. Die Jugendorganisation SEGI wurde von den Richtern sogar als terroristische Vereinigung eingestuft, sodass hier bereits eine einfache Mitgliedschaft ein Delikt darstellt. Nosotros hemos dicho reiteradamente que las disposiciones antiterroristas. Unserer Ansicht nach sind die Gesetze und die Auslegung durch die Richter exzessiv. Strafrecht sollte eine Ultima Ratio sein. Vor allem in der jetzigen Situation, in der die ETA ihre kriminellen Aktivitäten eingestellt hat, sollten die Gesetze verändert oder aber zumindest nur noch sehr restriktiv angewandt werden. Der Ombudsmann ist um eine neutrale Schilderung bemüht. Denn auch er steht massiv unter Druck. Die konservative Presse fordert, seine Stelle zu streichen und die Aufgaben in Madrid zu zentralisieren. Ausnahmezustand. Das spanische Baskenland nach dem Ende der ETA. Ein Feature von Raul Zelig. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Volker Risch, Thomas Balou Martin, Hendrik Stickern, Robert Dölle und Hildegard Meyer. Ton und Technik Hendrik Manuk und Katrin Fidorra. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Karin Beindorf.